schon in der Schule an. Wir waren die Überflieger und gab es auf die Fresse, waren wir trotzdem Sieger. Die erste Kippe, das erste Mal besoffen, das erste Mal verliebt und Amos Pfeil hat mich getroffen. Kann mich erinnern, als ich mir in den Finger schnitt. Jetzt sind wir Blutsbrüder, bis der Sensenmann uns rippt. Gruß an die Cousins, als wir nachts das Auto klauten. Durch die Nacht Mucke an, scheiße Mann, wir waren Rabauken. Die gute alte Zeit und wir waren eine Klick. Keiner kennt heute jeden, jeder geht seinen eigenen Weg. Wir waren jung und hatten keine Sorgen. Mit den Freunden auf den Straßen, lebe heute und nicht morgen. So grün hinter den Ohren und mit dem Kopf durch die Wand. Wir waren high, wir waren frei, außer Rand und Band. Schweife in Gedanken, ich hab es nicht vergessen. Trage die Vergangenheit bis ans Ende tief im Herzen. Ich denke an damals, ich hab es nicht vergessen. Noch wie heute das erste Mal die Polizei. Und ich sagte, dass ich es nicht gewesen sei. Die erste Hausdurchsuchung, Verdacht des BTMG. Und wie gut, dass nicht nur ich manchmal was übersehe. Alte Tage und vergangene Jahre. Dank an deiner Mom, die jeden Tag den Bus bezahlte. Garagenpartys, ich höre ihn noch den Alkopop. Und am Ende des Geschehens gab es eine auf den Kopf. Meine beste Freundin, die mich damals verließ. Viel Glück geht dein Weg, Alter, rest in peace. Das erste Mal bekifft, Stoner wie Bob Marley, Bruder. Engel leben ewig, doch nur der Teufel ist dein Luder. Und auch ich hab's archiviert und gespeichert, damit es nicht an Erinnerungen scheitert. So spielt das Leben auf all diesen Wegen. Ohne nachzudenken würde ich es immer wieder noch mal leben.